Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope that really made you think when we talked yesterday about treating the parts of the body with honor. Ich hoffe, es hat dich ins Nachdenken gebracht, als wir gestern darüber sprachen, die Glieder des Leibes mit Ehre zu behandeln. Let's go to verse 24. Lasst uns zu Vers 24 gehen. But some of our body parts don't require as much attention. Aber einige unserer Körperteile brauchen nicht so viel Aufmerksamkeit. I like that. Ich mag das. And I'll tell you why I like that. Und ich sage dir warum. Ah, here you get to know the real Reinhard. Hier lernst du eine weitere echte Seite von Reinhard kennen. Because I like it because of the context. Ich mag das wegen dem Zusammenhang. Because I've been a leader in the kingdom of God and in the church for decades. Denn jahrzehntelang war ich ein Leiter im Reich Gottes und in der Gemeinde. I have sat with Christian leaders and taught Christian leaders also for decades. Ebenfalls so lang saß ich immer wieder mit Leitern zusammen und habe sie auch gelehrt. And I can tell you what. Und ich kann dir sagen, the simple truth is this. That's the reality of the Christian world. Die nackte Wahrheit ist, und das ist die Realität der christlichen Welt. Every leader and every pastor loves those body parts who don't require much attention. Jeder Leiter und Pastor liebt die Körperteile, die nicht viel Zuwendung brauchen. You know, leaders don't like people who need constant attention. They drain their energy. Leiter mögen die Glieder nicht, die ständig Aufmerksamkeit brauchen, denn die rauben ihnen die Energie. And many times I've been called a not wise leader because I give attention to the ones who need it. Oft wurde ich als nicht weiser Leiter bezeichnet, weil ich denen Aufmerksamkeit gab, die sie brauchten. You know, and I don't care about this natural way of thinking. Ich gebe nichts auf diese natürliche Denkweise. To invest in those who give you great returns. In die zu investieren, die dir großen Gewinn bringen. So leaders usually really love the people who don't need much attention. That's the ones who actually give all the attention. Leiter mögen also normalerweise diejenigen, die nicht viel Zuwendung brauchen, und ihnen wird dann die ganze Aufmerksamkeit geschenkt. Think about this. You see, I'm not a guy who needs a lot of attention. Ich bin jemand, der nicht viel Aufmerksamkeit braucht. In fact, you can leave me alone, me and Jesus on an island, and we'll be just happy. Tatsächlich kannst du mich mit meinem Jesus auf einer Insel in Ruhe lassen und wir wären einfach glücklich. You know, we call this a high maintenance member or a low maintenance member. Wir nennen sowas ein pflegeleichtes Mitglied oder ein pflegebedürftiges Mitglied. The member here in our church, in the house, who needs the most attention. Das Mitglied der Gemeinde, die wir hier in unserem Haus haben, was die meiste Aufmerksamkeit braucht, is not Daniel. Ist nicht Daniel. Neither is it Clayton. Auch nicht Clayton. Not even Gracie or Lou. Nicht mal Gracie oder Lou. Now you think there's only Debbie left, huh? Jetzt denkst du, dass ja nur noch Debbie übrig bleibt, oder? It's not Debbie either. Es ist auch nicht Debbie. It's Shadow. Es ist Shadow. Shadow, our dog, needs constant attention. Shadow, unser Hund, braucht ständig Aufmerksamkeit. You know, and there are members who are like this, and then there are members who bring a lot of fruit without giving them much attention. Es gibt Glieder, die auch so sind, und dann gibt es welche, die bringen viel Frucht, ohne dass man ihnen Aufmerksamkeit schenken muss. And the crazy thing is that pastors love to invest in people who don't need much attention and bring a lot of fruit. Das Verrückte ist, dass Leiter sehr gern in die investieren, die nicht viel Zuwendung brauchen und trotzdem viel Frucht bringen. Now, is this worldly wisdom? Ist das jetzt weltliche Weisheit? It is. Klar. Absolutely, in this world, you are not smart if you invest in people who need a lot of attention and don't bring you much return. Absolut, denn in dieser Welt bist du nicht klug, wenn du in die investierst, die viel Aufmerksamkeit brauchen, aber dir nicht viel Gewinn bringen. You know, think about it. Denk darüber nach. No businessman would invest in anybody who needs to give 20 hours attention a week and brings him hardly any fruit. Kein Geschäftsmann würde in jemanden investieren, der 20 Stunden die Woche Zuwendung braucht und ihm kaum Ertrag bringt. But he will hire the guy who he needs 1 hour of attention and brings him a lot of success. Sondern er würde jemand anstellen, der eine Stunde Aufmerksamkeit braucht und ihm viel Erfolg beschert. But the church is not a business. Aber die Gemeinde ist kein Geschäft. Some do not require as much of attention. It's a simple fact. Einige brauchen einfach nicht so viel Zuwendung. So ist es nun mal. Instead, God is mingling the body parts together, giving greater honor to the lesser member who lacked it. Stattdessen hat Gott die Körperteile miteinander vermischt und den geringeren Gliedern mehr Ehre gegeben, denen diese fehlte. So basically, here is what God is saying. Gott sagt hier im Grunde Folgendes. Stop trying to give your attention to the great and wonderful and healthy parts that don't need much attention. Hört auf, den großartigen, wundervollen und gesunden Gliedern Aufmerksamkeit zu geben, die nicht viel Aufmerksamkeit brauchen. God has put the body together. Gott hat den Leib zusammengestellt. That those who have lacked the attention, he specifically honors them. Um die besonders zu ehren, denen Zuwendung fehlt. Look at verse 25. He has done this intentionally. Schau dir Vers 25 an. Er hat dies absichtlich getan. So that every member would look after the others with mutual concern. Damit jedes Glied in gegenseitiger Fürsorge auf die anderen achtet. And so that there will be no division in the body. Und damit es keine Spaltung im Leib gibt. Look, God intentionally did this for a purpose. Schau, Gott hat das absichtlich so gemacht, mit einem Ziel. What purpose? Welchem Ziel? That the members of the body take care of the members of the body. Damit die Teile des Leibes sich umeinander kümmern. But we don't believe in a church like this. Aber wir glauben nicht an eine solche Gemeinde. Do you know what church we believe in? Weißt du, an welche Gemeinde wir glauben? We believe in the church where the pastor takes care of the members of the body. Wir glauben an eine Gemeinde, in der der Pastor sich um die Glieder des Leibes kümmert. Show me where that is in the Bible. Zeig mir das in der Bibel. We could do a lot of teaching about that. Darüber könnten wir viel lehren. It's completely unbiblical that the pastor is supposed to take care of the church. Es ist vollkommen unbiblisch, dass der Pastor sich um die Gemeinde kümmern muss. Look. Schau. The members are supposed to take care of the members. Die Glieder sollten sich umeinander kümmern. It is so, so clear. God made it intentionally. Das ist so sonnenklar. Gott tat das absichtlich. Mutual concern, so that there will be no division. Gegenseitige Fürsorge, damit es keine Spaltung gibt. If every member takes care of every member, then there is unity. Wenn alle Glieder sich umeinander kümmern, herrscht Einheit. But if the pastor has to take care of the member, there will be division. You know why? Doch, wenn der Pastor sich um die Glieder kümmern muss, gibt es Spaltung. Weißt du warum? Because he can't give attention to everybody. He's only a human being. Denn er kann nicht jedem Mitglied Aufmerksamkeit schenken. Er ist nur ein Mensch. So who's going to give attention to? Wem schenkt er also Aufmerksamkeit? To his key leaders. Seinen Schlüsselleitern. To his most important people. Seinen wichtigsten Leuten. And then we have division in the body. Und dann haben wir Spaltung im Leib. What would be if he would simply obey the scripture and the ministry gifts would do nothing else but equip the body for ministry? Was wäre, wenn wir einfach der Schrift gehorchen würden und die Dienstgaben nichts anderes täten, als den Leib zum Dienst auszurüsten? That would be a healthy body. Das wäre ein gesunder Leib. You see, I'm a ministry gift. Ich habe eine Dienstgabe. I understand that. Das weiß ich. I'm a prophet and I'm a teacher. Ich bin ein Prophet und ein Lehrer. My main job is not to prophesy and to teach. Meine Hauptaufgabe ist nicht zu prophezeien und zu lehren. It's something I do, but that's not my main job. Das ist etwas, was ich zwar mache, aber es ist nicht meine Hauptaufgabe. My main job is to equip the body so that the body can be prophetic and the body can teach each other. Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Leib auszurüsten, damit der Leib prophetisch sein und sich gegenseitig lehren kann. There are people who've passed through the EPS who are teaching hundreds of people, and it makes my heart so glad. Es gibt Leute, die die EPS abgeschlossen haben und nun hunderte Menschen lehren, und das macht mein Herz so froh. Members of the body taking care of the members of the body. That's a healthy body. Die Glieder des Leibes sorgen füreinander. Das ist ein gesunder Leib. That's how division will stop. So wird Spaltung aufhören. Ah, we could talk so much about this. Darüber könnten wir so viel reden. But we're going to stop. Aber wir hören hier auf. See you tomorrow. Bis morgen.